Ja, hallo alle, herzlich willkommen zum Uncast Nummer 35. Da sind wir. Ja, hallo Rio. Hi. Ja, heute sind wir leider nicht ganz so glücklich und fröhlich unterwegs. Jop. Bei den all den Ereignissen, die in Japan stattfinden. Und ja, dennoch versuchen wir eine einigermaßen schöne Sendung hinzukriegen. Ja, ich versuche mich noch ein bisschen reinzusteigern und ein paar dumme Witze zu machen, wie immer. Und dann sehen wir mal, wie das aussieht. Obwohl wir eigentlich diesmal eigentlich gar nicht so schlechte Meldungen haben für Android-Nutzer. Eigentlich sind wieder ein paar gute Sachen passiert für Leute. Ja. Zum Beispiel jetzt für dich, mein lieber Mo. Ja. Oh. Eigentlich müsstest du dich jetzt total freuen, ja. Und was weiß ich. Einen Freudentanz aufführen, denn Gingerbread für Motorola Droid. Okay, es ist nicht offiziell, ja, aber es wurde jetzt tatsächlich von wem eigentlich? Es ist verlinkt. Ich weiß es momentan leider nicht. es ist verlinkt im Begleittext. Da gibt's nämlich jetzt jemand, der hat einen ROM komplett adaptiert, das offizielle Gingerbread ROM, und das funktioniert jetzt so, oder das hat er jetzt so gemacht, dass es auf Motorola Droid wunderbar funktioniert, richtig schön. Also richtig funktioniert das, ja. Und okay. Das kann man also tatsächlich mal ja im Auge behalten. Man muss natürlich das Telefon routen, ganz klar. Ich weiß, ist ja bei mir auch nicht anders, ich mag das eigentlich nicht so, ja, aber in dem Fall muss ich ganz klar sagen, wenn ich jetzt so ein Motorola Droid hätte, würde ich das machen. Bei meinem G1 lohnt sich das eh nicht mehr, aber beim G1, das kann man vergessen, ja. So, du kannst ja, es hat ja auch schon jemand Honeycomb drauf gemacht, also warum nicht Gingerbread? Ja, vergiss es, nein, das lohnt sich nicht mehr, aber beim Droid wird es doch noch lohnen. Da funktioniert nämlich dieses Gingerbread richtig gut, ja. Also da gibt's absolut nichts. Also ich bin kein Fan vom Routen, nach wie vor nicht. Und ganz ehrlich, ich habe auch die letzten Tage gar keine Updates mehr gemacht, weil so langsam wird's mir auch zu blöd. Also ich meine keine Updates, sondern... es wäre ja schön, wenn du Updates machen könntest. Ja, genau. den Versuch, Updates durchzuführen. Ja. Und wie gesagt, ich habe es jetzt akzeptiert, ist in Ordnung. Schönes Android 2.1, vielen Dank Motorola. Mein nächstes Gerät wird nicht Motorola heißen, das steht definitiv fest. Ja. Irgendwann rennt uns Motorola noch die Bude ein, deswegen. Das ist mir egal. Ich meine, was ist das für eine Update-Politik? Versprechen schon seit einem halben Jahr eine Aktualisierung und es tut sich nichts. Ja. Und drücken es immer weiter voraus. Warum das so ist? Ja, keine Ahnung. Vielleicht, weil das Wetter bei denen anders ist. Keine Ahnung. Scheint ja den Verkaufszahlen keinen Abbruch zu tun. Ja, weil die letzten Zahlen wieder... die es gegeben hat die Woche, ja, zeigt jetzt ganz klar, also dass Android auch im Smartphone-Markt deutlich vorbeigezogen ist, schon längere Zeit, das wissen wir ja, an Apple, aber jetzt auch an RIM. Damit ist das erste Mal Marktführer, die Nummer 1, sonst von dran ist niemand mehr, ist jetzt Android. Und danach kommt RIM, dann Apple und schon fast bemitleidenswert Microsoft. Es ist es wird sich natürlich klar was ändern, vor allem bei Microsoft. Das wird noch, das wird wieder ein bisschen steigen. Es geht momentan für Microsoft ziemlich nach unten, aber das wird jetzt wieder steigen, weil da ist noch nicht der Start von Windows Phone 7 mit drin. Ja. Mhm. Bei den anderen sieht es eher mau aus dann. RIM hat momentan nicht ganz so viel auf der Kante, wo jetzt Analysten sagen würden, das ist absolut das Top-Highlight und damit würden die auf jeden Fall das wieder zurückerobern. Die haben zwar ein paar Geräte, interessante, auch Tablets jetzt, aber das sind jetzt nicht die Geräte, wo alle gesagt haben bei der Vorstellung jetzt, das ist die Zukunft, das wird genial und so weiter, sondern ziemlich verhalten. Ja gut, und bei Apple, die haben zwar jetzt das iPad 2, beziehungsweise soll ja irgendwann wieder, oder soll jetzt ein neues iPhone kommen? Ich weiß nicht, ist ja egal. Auf jeden Fall haben die jetzt auch wieder da zwar ein klein wenig zu erwarten, dass es nach oben geht, aber auch das wird sich, wenn man die Kurve sich anguckt, ja, ist die Wachstumsrate selbst bei den Neuerscheinungen von neuen Apple-Produkten dann nicht so hoch wie die Wachstumsrate bei den Android-Produkten. Und das ist auch schon faszinierend. Wer hätte das vor 2 Jahren gedacht? Nein, alle haben ja immer nur gesagt, das kann nicht sein, ja, weil Google will ja eh keiner haben und. Das weiß man ja als Gelaber. Bei uns vielleicht. Es gibt aber auch noch fortschrittliche Länder. Und das Resultat hier ist eindeutig. Ja. Und ja, bin mal gespannt. Also ich habe auch so ein paar nette Videos gesehen gestern. Hab mal so ein bisschen rumgesurft. Es gibt ja immer mehr Verarsche auch von den entsprechenden Systemen. Ja, klar. Von Android wegen auch. Ach, wir sind doch sowieso die größten Politik. Und ja, doch, da gibt's richtig nette Sachen. Unter anderem ein Video, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber ihr könnt ja mal ein bisschen schmökern. Ein Video, das heißt, glaube ich, iPad 2 Plus oder so ähnlich. Da hat einer einen riesen Monitor, Apple-Monitor auf dem Schoß mit dem iOS drauf. Ja, okay. So nach dem Motto, wie, unser ist aber größer oder so. Ja. Wir reden in letzter Zeit zu viel über Apple, ne? Es wird Zeit, wieder über Atari zu reden. Ja, genau. Na, es kommt daher, weil halt Apple massive Lügen verbreitet hat beim Start vom iPad. Die waren so heftig, die Lügen, also da bin ich richtig sauer geworden, ja. Und ich kann immer nur noch eins, den Stinkefinger zeigen an Apple, ja, für solch schäbige Lügen, die sie verbreiten über Android, die vollkommen falsch sind, ja, bewusst offenbar falsche Informationen verbreitet haben. Auch Informationen, die schon längst widerlegt sind, wie zum Beispiel dieses, was da gesagt wurde von Samsung mit dem Galaxy Tab, dass die Verkäufe small wären, aber in Wirklichkeit, das kann jeder nachhören, hat die Sprecherin gesagt smooth und nicht small, ja, und das wurde im Nachhinein dann auch bestätigt, also beziehungsweise korrigiert von Samsung. Die haben gesagt, das stimmt nicht, die liefen eben glatt, die Verkäufe, und nicht klein. Ja, es waren nicht klein. Und da wurde dann auch ein Mitschnitt veröffentlicht von dieser Aussage. Ja. Und Apple sagt jetzt, die hätte trotzdem small gesagt. Unglaubliche Lüge, aber naja, was soll's. Offenbar scheint sie Apple nötig zu haben. Sie haben Angst vor Android und sie sehen, dass ihre Verkaufszahlen rückläufig sind, die Android-Verkaufszahlen nach oben gehen wie verrückt. Und das ist die reine Angst, deswegen verbreitet man Lügen, deswegen versucht man natürlich die Konkurrenz fertig zu machen, wenn man sieht, dass sie eben verloren haben sozusagen. Mhm. Wobei wir wissen ja, dieser Markt ist immer in Bewegung und man weiß nicht, was morgen passiert. Und ja, es wurde ja auch schon immer gesagt, also jeder kleine Mini-Entwickler kann eine Firma wie Microsoft stürzen, wenn er was Geniales in seiner Garage entwickelt. Und deswegen, man weiß nicht, was morgen ist. Vielleicht wird Google morgen dann wieder überholt von irgendeinem anderen. Vielleicht ist es jetzt absolut die Reise für die nächsten 100 Jahre. Ich übertreibe jetzt. Aber irgendwie ist auch was Schönes und Spannendes daran, an diesen, sag ich mal, massiven Aktivitäten am Markt. Ja, ich finde immer, die Entwicklung ist immer sehr, sehr gut. Und wenn du sagst 100 Jahre, nee, also das wird mir zum Beispiel jetzt nicht gefallen. Ich möchte lieber öfters mal was Neues haben. Und ich sag mal, in 15 Jahren möchte ich nicht mehr mit Android rumfummeln, sind wir ganz ehrlich. Ja, da möchte ich was anderes haben. Vielleicht ist es wieder von Google dann, vielleicht ist es von einer anderen. In 15 Jahren dann packst du dein Handy aus, es wird eine dreidimensionale Projektion, also eine Holographie generiert oben drüber und du sprichst dann mit einem... Das wäre schon total veraltet dann wieder. Ich möchte hier eine kleine Sumomo haben, ja? Du kennst das bestimmt nicht, von Showbiz, dieser kleine Perso-Com, ja, der einem auf der Schulter sitzt, ja, und dann immer hier sieht aus wie ein kleines wie ein kleines Mädchen da, ja, sitzt immer auf der Schulter so im Mini-Format, ja, und so wie ein Parakai, oder was? Ja, und ja, so ähnlich, genau, und sagt dann immer, was gerade anliegt, so, ja, so, du hast jetzt einen Termin, 5 Minuten, so. Oder als Navigationssystem auf der Schulter, jetzt fahr rechts, nein, rechts, habe ich gesagt, ja, rechts, dort ist, wo der Daumen links ist. Ja, das möchte ich dann haben. Ein persönlicher Minicomputer in menschlicher Gestalt, der auf meiner Schulter sitzt, ja. Und dann kann ich auch einen Miniröck anziehen. Gut, dann hoffen wir, dass wir aus unserem, sag ich mal, Lieblingsland bald wieder Informationen über neue Technologien Ja, bekommen werden. sowas wird wahrscheinlich jetzt noch ein paar Jahrzehnte in Ferne rücken, weil dort ja auch die Innovationen herkommen und das wird noch schwieriger. Aber bevor wir jetzt da schon. Nein, Gottes Willen, das Ja, Thema ist nicht das Thema dieser Sendung und leider, leider ist das momentan nicht ganz toll. Aber es betrifft vielleicht doch. Ich meine, es ist. Soll ich es überhaupt sagen, weil das ist schon fast schäbig. Aber ich habe tatsächlich schon gedacht, guck mal, zum Beispiel Firmen wie Samsung, ja, und LG, ja, und so weiter, die haben ja sowieso schon Probleme mit LCD-Displays, ja, zum Beispiel mit den Super AMOLED-Displays. Ja. Die kommen nicht nach mit dem Liefern. Jetzt ist dort in der Region totales Chaos ausgebrochen und ehrlich gesagt, ich habe da Bedenken, dass das Auswirkungen haben könnte, ja, darauf, auf die Displays oder allgemein auf die Technik, auch für die Android-Geräte. Ja. Sollen die Leute jetzt Hamsterkäufe machen, schnell noch ein Android-Gerät kaufen, bevor sie nicht mehr lieferbar sind? Das ist eine sehr gute Frage, weil es wird definitiv bald ein Tief entstehen, auf jeden Fall. Ja, das ist schon, ich meine, es ist schon Schnell noch ein Nexus S? ja, ich meine, das ist wirklich chemisch schon fast, dass ich das sage, ja, weil ich meine, es gibt jetzt wichtigere Probleme als ein Android-Handy, Ja, aber wir aber sind halt nun mal in einem Android-Podcast und da ja, ist es okay. durchaus eine Information, die man loswerden muss. Ja, das ist schon richtig, ja, aber also auf jeden Fall ist so ein Fragezeichen, wenn die Lieferung schon vorher oder die Displays schon vorher knapp waren, die Teile, wie das jetzt aussieht, ja, da wird uns noch einiges blühen, denke ich, was die technische Versorgung dann anbetrifft. Ja, also hoffen wir, dass die Japaner jetzt so gut wie möglich aus der Krise rauskommen und dann werden wir sehen, was passiert. Aber jetzt ist, wie du schon sagst, erstmal wichtig, dass den Leuten wieder aus dieser Krise Genau, ausgeholfen wird. genau. Ich will lieber, dass der Schaden jetzt begrenzt werden kann und dass es denen bald wieder besser geht. Und von mir aus verzichte ich dann auch auf ein Android-Handy, ehrlich gesagt. Das ist mir Ja. dann ehrlich gesagt vollkommen egal. Genau. Read It Later gibt es jetzt endlich auch für Android. Auch ein Knackpunkt, da bin ich auch schon mal richtig sauer geworden deswegen, weil so Firmen eben ja, dann mehr oder minder sagen, ja, das könnte man ja für Android nutzen, aber man braucht dann von Drittherstellern eine Applikation dazu. Und das lehne ich eigentlich generell ab. Wenn eine Firma Android nicht unterstützt, dann sehe ich nicht ein, warum ich den Service einer Firma nutzen sollte, wenn es nur über Apps von Drittanbietern geht. Aber Read It Later hat das jetzt auch ja, sich zu Herzen genommen, hat eine App direkt für Android rausgebracht, also selbst der Hersteller. Und damit ist der Service dann offiziell auch für Android verfügbar. Sind zwar noch ziemlich Apple-lastig, muss ich ganz ehrlich sagen, stört mich auch ein bisschen auf der offiziellen Seite, aber ja, vielleicht lernen sie ja noch was draus, wenn die Leute millionenfach jetzt dieses Read It Later runterladen. Also ganz ehrlich, ich kenn's nicht einmal. Ja, Read It Later ist eine App. Damit kannst du, wenn du auch im Desktop, auf dem Desktop surfst oder auf dem Handy, eine Webseite markieren und die wird dann quasi auf Wunsch komplett zwischengespeichert und du kannst die dann auch offline lesen, beziehungsweise von jedem anderen Gerät aus, wo Read It Later Clients drauf laufen. Zum Beispiel, du siehst jetzt was am Desktop, sagst, okay, nee, das lese ich nachher unterwegs im Zug, Moment, klick an, so, fertig. Und Seite zumachen. Nächste Seite, das lese ich auch noch. Klick, zack, Seite zumachen. Oder du bist gerade mit dem Handy unterwegs, ja, und sagst, okay, das ist interessant, das habe ich jetzt gerade gesehen, ja, aber das möchte ich mir lieber daheim in Ruhe anschauen. Klick drauf und dann wird es gespeichert dort und dann kannst du entweder dann auf dem Handy im Zug die Dinger lesen, die du gespeichert hast, oder eben, wenn du gemütlich daheim das lesen willst, kannst du dann an den Desktop gehen und dort aufrufen und sagen, okay, hier, jetzt lese ich mir das gemütlich hier durch. Ich finde es ganz interessant, das löst nämlich einiges an Problemen, was man hat, wenn man eben verschiedene Geräte hat. Ja, also Tablet, Handy und Desktop, ja, das speichert mit sich irgendwas ab, ja, und für das, oder also eine Bookmark, ja, und dann muss man Bookmark-Synchronisierung machen und so, damit man das auf jedem System hat, dann läuft das wieder nicht und das nicht. Oder man speichert die Seite ab und dann hat man es zwar auf einem Gerät, aber nicht auf dem Gerät, wo man es braucht. Ja, also ja, alles, wobei, alles doof. Mit Google ist das doch kein Thema. Also ich habe doch da die Webseitenchronik, die synchronisiert wird automatisch, ja, weil die ja eh auf Google abgelegt wird. Ich habe auch die Synchronisation Bookmarks, das sollte doch kein Thema sein. Nee, oder? Das ist nicht so einfach. Wo ist denn die Synchronisierung? Die Synchronisierung ist nur in dem Sinne, du kannst ja, was weiß ich, von Google Chrome jetzt zum Beispiel eine Seite angucken, aber man kannst einen Bookmark machen, ja. Dann brauchst du aber ein Plugin, wo eben diese Bookmark synchronisiert mit dem Tab. Oder mit dem Android-Gerät. Das geht nicht automatisch. Die sind komplett getrennt. Ja. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Browser in Android nicht Chrome genannt wird. Sondern einfach nur Browser. Also, das geht nicht. Und was du jetzt meinst, ist wahrscheinlich diese Web-History. Ja, aber da musst du ja die Seite wieder von der Web-History aufrufen in deinem Browser und so weiter und so weiter. Und dann hast du auch die Seite nicht zwischengespeichert, sondern du rufst ja nur die Webseite auf. Ja, aber, ja, aber nicht diese Seite. Bei Read It Later kannst du die ganze Seite speichern und sogar ohne Verbindung dann quasi, wenn du das auf das Gerät einmal übertragen hast, dann ja, kannst du das ohne Verbindung weiterlesen. Ja. Also das ist schon eine Nummer größer von den Möglichkeiten. Ja, vielleicht gucke ich mal rein. Also im Moment berauscht es mich nicht unbedingt so sehr. Ja, ja gut, kommt drauf an. Wird sicherlich nicht für jeden interessant sein. Mhm. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht installiert, weil ich werde dem Chaos einfach so Herr, dass ich einfach alles überall lese, gerade egal wo ich bin, egal mit welchem Device, ja, ist mir egal. Und das, ja, ich kann mir den Luxus erlauben, es dann zu lesen, wenn ich Bock habe. Ja. Deswegen. Du hast, ich habe gesehen, du hast auch Foursquare auf deiner Liste als Thema. Mhm. Das finde ich auch mal recht interessant. Also ich bin zwar kein großer Foursquare-Fan bisher, aber vielleicht kannst du mir es ja mal endlich schmackhaft machen. Also Foursquare hat wieder ein paar neue Sachen jetzt eingebaut und auch die bereits vorhandenen Funktionen verbessert. Das Einchecken ist jetzt noch übersichtlicher, sage ich mal so. Man kann genau sehen, wie lange zum Beispiel man braucht, um eben Mayor zu werden von einem Ort. Das heißt, der Ort, wo man ist, wenn man da besonders häufig hingeht, häufiger als alle anderen, dann wird man Mayor. Ja, das heißt, sowas wie eben der Bürgermeister, ja, also dieser besondere Gast dort. Ja, und für den Mayor gibt es auch oft schon, auch in Deutschland jetzt mittlerweile, Vergünstigungen. Ja. Jetzt wurde auch noch eine Hitliste eingeführt. Also von deinen Bekannten, allgemein mit Check-ins, so und so oft bist du irgendwo eingecheckt, ja, und dann hast du quasi so eine Hitliste, wo du sehen kannst, wie oft du das im Gegensatz zu deinen Freunden genutzt hast und so weiter und so weiter. Macht riesen Spaß. Es ist so eine Art Spiel und Nutzen zusammen, ja, Nutzen deswegen, man kann, Bekannte halt treffen oder so, die Bekannte wissen, wo man ist. Ja, wenn man eincheckt. Mhm. Spaß ist es halt so, dass man eben dann auch versuchen kann, der Mayor zu werden, ja, oder eben jetzt in der Hitliste besonders weit nach vorne zu kommen. Man kriegt Punkte fürs Einchecken, so als Belohnung quasi. Das ist das, was ich letztens auch gesagt habe bei Latitude. Da muss man so ein bisschen mehr Anreiz geben, so Belohnungsanreiz, damit eben die Leute das dann auch tatsächlich machen, das Einchecken, weil es ist schon immer noch nervig, selbst wenn es so gut geht wie mit Foursquare, und es geht wirklich richtig gut, besser als mit Latitude, es ist schneller, es ist übersichtlicher, du kannst auch selbst Sachen eintragen, ja, Und ich habe es mir einmal ganz kurz angeguckt, ja, also nicht groß experimentiert, einfach mal kurz reingeguckt, ja, und habe festgestellt, dass es auch wahnsinnig wenig Blazes gibt in meiner Umgebung. Ja. Kann man da auch selbst Blazes eröffnen? Genau, das meine ich. Man sagt, okay, da ist jetzt eine Apotheke meinetwegen, da gehe ich immer rein und dann mache ich daraus ein Blaze. Ja, ganz genau, das meine ich. Das kannst du machen. Du kannst auch selbst Dinge anlegen. Es gibt zum Beispiel welche, die haben ihre Wohnung angelegt. Das kann ich allerdings nicht empfehlen. Schon weiß ja quasi jeder genau dann, ne, wo man wohnt, ja, freigeschaltet hat, wo man wohnt. Diese kann man übrigens auch veröffentlichen, diese Foursquare-Check-ins. Also wenn man zum Beispiel irgendwo ist, auf einer Messe oder so, und man will das nicht unbedingt, und man sagt, okay, das muss jetzt nicht unbedingt privat sein, nur für meine Freunde, die mich auf Foursquare verfolgen, ja, sondern das können ruhig alle wissen, dass ich jetzt auf der geilen Messe bin, ja, so zack, dann kannst du das auch natürlich automatisch an Twitter und Facebook rausgehen lassen. Ja. Ja, und da kann man eben tatsächlich eigene Plätze reinmachen. Und es sind übrigens nicht nur Geschäfte drin, sondern ja, ich habe gesehen, da war ein Café zum Beispiel, habe ich gesehen. In, ja, was heißt in Umgebung, also ich müsste schon ein paar Kilometer fahren. Ja. Aber da war drin gestanden, wenn ich mit Foursquare einchecke, gibt's ein Cappuccino umsonst. Genau, richtig, ja. Das ist tatsächlich, wird es jetzt auch in Deutschland, das hat lang genug gedauert, aber langsam wird es auch in Deutschland interessant, dass eben zum Beispiel Leute, die einchecken, was bekommen, oder eben die, vor allem die Mayors, also die Stammgäste sozusagen, oder der momentan führende Stammgast, ja, der ja bekommt dann zum Beispiel was umsonst, ja. Ja, wie läuft das ab? Also man geht dann da rein und, ja gut, dann müssen die ja fragen, wer hat jetzt eigentlich das Handy mit dem Namen, was weiß ich, Pille, Palle, Pulle, oder wie? Ja, entweder die fragen, oder du musst halt hingehen und sagen, hier, ne, da, ich habe eben eingecheckt, ja, ihr habt gesagt, hier, macht ihr das und das und her jetzt mit dem Ding, ja. Weil man kann sich das einfach nur nicht so ganz vorstellen, ne? Ja. Das ist so ein bisschen, ja, klingt so ein bisschen wie Märchen. Facebook will das jetzt auch machen mit seinen Places, ja, im großen Stil, aber Foursquare hat halt da schon noch ein bisschen Vorsprung. Ja, und Google mit Latitude, die gehen ja auch immer mehr die Richtung. Ja, aber wie gesagt, da gibt es eben noch keine Belohnungen, im Moment jedenfalls noch nicht, aber ich glaube, da ist auch was schon geplant. Und ja, es ist halt, ich meine jetzt nicht nur Belohnungen so in dem Sinne von spielerische Belohnung, sondern auch keine Angebote, sage ich mal. Ja, ja. Da gibt es noch kein Angebotssystem. Aber auch da ist sicherlich was geplant. Ich meine, ich hätte auch schon was gelesen. Ich meine, ich habe halt den Vorteil, ich brauche keine separate Software, ich brauche keinen separaten Dienst. Ich habe es dann automatisch mit meinen Maps integriert. Ja. Aber so, und das wäre natürlich sehr vorteilhaft. Ja, absolut. Allerdings ist halt wirklich der Knackpunkt ist, solange Google es nicht ermöglicht, dass man einfach mit dem Handy eigene Plätze hinzufügt, ist das nicht ganz okay, weil ich bin oftmals an Stellen, die eben nicht eingetragen sind, weil sie halt eben uninteressant sind für zum Beispiel Google Maps. Ja, ja. Und dann habe ich keine Möglichkeit, dort was einzutragen. Ich meine, es könnte ja sein, dass ich es will, dass ich zum Beispiel daheim also über die Webseite, ja, oder über den Google Maps Dienst geht das? Ja, vielleicht nicht über die Software, aber ich kann jetzt einen Platz oder eine Position benennen und kann diese, wie gesagt, benennen und Informationen hinterlegen, zumindest geschäftlich. Ja, das ist doch, naja, das ist ja wohl, na, das kannst du ja nicht vergleichen. Du musst ja selbst die Daten anlegen können. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt im Geschäft... Nein, das meine ich ja, aber immer bezogen halt auf, ich gebe ein Beispiel. Ich habe mal einen Eintrag gemacht bei Google Places für die Firma, weil die noch nicht drin war. Ja. Habe einen komplett neuen Eintrag gemacht und dann war die oder steht die dann auch zur Verfügung. Auch ja, aber das muss doch bestätigt werden und alles. Das kannst du nicht einfach nein, so machen. Nein, nicht ganz. Also wenn... Das ist richtig, es muss bestätigt werden und ja, zwar schicken sie eine Postkarte. Das ist doch verrückt. Das ist es doch. Moment. Aber nur dann, ja, wenn dieser Platz schon existierte. Also bei Änderungen. Bei Neuanlagen nicht. Erst bei einer Änderung. Okay, das ist, aber sind wir ganz ehrlich, das ist Bullshit. Das ist Mist. Ja, Entschuldigung. Ja, stell dir mal vor, irgendjemand hat einen Eintrag gemacht und jeder andere kann diesen Eintrag wieder zerhauen. Ja, und genau deswegen gibt's Foursquare, da kann jeder seinen eigenen Eintrag machen. Wenn es eben so gibt, kannst du es zwar als doppelt markieren, aber der bleibt trotzdem bestehen. Ja. Und ich meine, ich weiß schon, wo die Problematik liegt, aber das geht nicht. Ja, ich muss, wenn ich unterwegs bin und ich check irgendwo ein und der Platz nicht drin, dann will ich aufs Handy gehen, kann noch ein paar Informationen eingeben und da muss es sofort eingetragen sein. Ich will sofort einchecken und das muss ruckzuck gehen. Ja. Und bei Foursquare geht das. Und bei Foursquare geht das, genau, richtig. Du bist irgendwo da, oh, das Geschäft ist nicht eingetragen, zack, trägst es ein, gibt sogar Punkte dafür, 5 Punkte extra gibt es, wenn du ein neues Geschäft einträgst. Ja. Und für den ersten Check-in gibt es dann, glaube ich, nochmal 5 Punkte. Und ja, also es ist sehr, sehr interessant. Dann macht es auch Spaß, neue Plätze einzutragen. Da gibt es nämlich zusätzlich noch eine Belohnung. Wie ist es mit der Genauigkeit? Angenommen, du gehst jetzt in irgendein Einkaufszentrum, in einen Saturn meinetwegen rein und willst den anlegen. Ja. Dann ist es ja auch relativ ungenau von den GPS-Daten. Wie machst du das dann? Tust du das dann irgendwie am PC später nachbearbeiten oder? Du kannst es nachbearbeiten am PC, auch den Radius, zum Beispiel, wenn du in einen Park gehst, ja, der ist ja vielleicht, was ist schon, 1 Kilometer lang von mir aus, ja. Wenn du jetzt am einen Ende stehst und checkst dort ein, wenn du dann am anderen Ende stehst, ja, dann würde er das nicht erkennen, dann sagt er, du bist zu weit weg von dem Punkt, ja. Damit das eben nicht der Fall ist, kannst du dann einen Radius vergrößern, kannst sagen, okay, hier jetzt zum Beispiel, das ist ein Park, ja, im Radius 1 Kilometer von dem, was ich jetzt eingegeben habe, kann man schon einchecken und dann kannst du auch vom anderen Ende einchecken. Ist okay. Gibt Auto-Check-In, gibt's das auch? So wie Nein, das gibt's das nicht. gibt's eben Würde nicht. auch nicht funktionieren dann mit diesem Konzept, ne? Würde schon funktionieren, Aber allerdings. wenn ich ein Einkaufszentrum reingehe und dann hast du verloren, ne? Ja, gut, das ist natürlich immer das Problem. Haben wir ja schon letztens bei Latitude gesagt, wie soll denn das funktionieren? Das geht auch nicht. Ja? Und es wird allerdings auch so gemacht, normalerweise, wenn im Einkaufszentrum dann das zu ungenau ist, ja, was mir eigentlich bisher noch nicht passiert ist, ich habe schon öfters mal im Einkaufszentrum eingecheckt, weil ich es draußen vergessen habe. Aber normalerweise checke ich vor der Tür ein und dann gehe ich rein. Ja. Ja, auf jeden Fall, Foursquare ist ziemlich ausgereift und wie gesagt, man kann eben eigene Sachen eintragen, was ich ziemlich wichtig finde. Ja, ich werde mir das vielleicht nochmal genauer angucken und dann Ja. können wir beide ja vielleicht mal das ein oder andere, die ein oder andere Konstellation mal durchprobieren. Ja. Aber Was ich war habe noch noch? was anderes zum Thema, weil wir es jetzt eh schon mit dem Kontext hatten. Und zwar Google Places. Die Woche hatte ich ein Erlebnis und das hat mich fast umgehauen. Ich wurde angerufen von einer Firma, die mir was mitteilen wollte. Und diese Firma ist eingetragen in den Google Places. Und nach dem Auflegen kam eine Benachrichtigung von Google Places. Bin da drauf gegangen. Und dann kam direkt die Verknüpfung dazu mit den Bewertungen und, ob ich bewerten möchte und bla bla bla. Ich war ehrlich gesagt baff. Ja, schön. Das ist gut. Also ich habe dort auch schon angerufen, da war das nicht der Fall. Aber wenn man angerufen wird, also die Nummer erkannt wird anscheinend, und dann zieht er sofort eine Verknüpfung zu diesem Blaze. Das ist cool. Und macht die Bewertung auf. Also ich war sprachlos in dem Das Moment. ist ganz gut, ja. Erst dachte ich, was ist denn das jetzt? Das ist doch ganz in Ja, es kommt Ordnung. halt nicht so häufig vor, zumindest im Moment noch nicht, Ja, klar. dass man halt eben angerufen wird von jemand, der da drin steht. Aber wie gesagt, ich war komplett platt. Dachte, was soll das jetzt? Gute Sache, finde ich. Was ist das für ein Symbol da oben? Ein Telefonsymbol? Und ich so, was ist denn das für ein Symbol? Das kenne ich gar nicht. Das sieht auch nicht so aus, als ob jemand angerufen hätte oder so. Sieht ganz anders aus. Drück da drauf und da kommt die Places-Bewertung. Ja, gut. Hammer. Hammer, hammer, hammer. Ich habe auch geguckt, es ist nirgends dokumentiert. Ja, ich brauche wahrscheinlich gar nicht erst drauf zu spekulieren. Bei meinem Handy wird es sowieso nicht passieren, weil noch kein Froyo drauf ist, beziehungsweise noch nicht mal 2.1. Es wird also bei mir garantiert nicht funktionieren. Ja, Da gibt es ja massive Einschränkungen, was Places und Maps und so weiter betrifft, ne? Wenn noch kein 2.1 drauf ist. Ne? eben. Ja, dabei sind wir schon beim anderen Thema, was ich hier reingeschrieben habe. Nexus S, die Melancholie des Rio. Ja, Also das Leute, ist. ich hab so die Schnauze voll bald, ja. Aber jetzt hätte ich gerade wieder ein paar Kraftausdrücke benutzt, ja. Wie kann das sein? Die Firmen kriegen ihren Hintern nicht in die Höhe, ja, bei uns. Die sollen jetzt endlich dafür sorgen, dass dieses verdammten, verflippte, ja, nächstes S rauskommt. Das ist doch nicht mehr normal, sowas. Wollen die mich verkohlen oder was? Die wollen Also, uns alle das ist verkohlen, schon das ist total, unser Problem. also, wenn das in Deutschland rauskommt, ist das total veraltet, ja. Ich habe die Faxen jetzt langsam dicke. Das ist immer noch nicht lieferbar, das Teil. Ich weiß zwar, dass es Vodafone im Shop, im Online-Shop auf 48 Stunden steht, dafür ist das mit Vodafone-Branding, ja, das können Sie selbst benutzen. Ja, und dann die 48 Stunden, wie lang steht es schon? Ja, genau, so ist es. Ich hab jedenfalls so keine großen jetzt Nachrichten Denk an gelesen. Arcos, in 14 Tagen hieß es immer, ne? Ja, Monatelang. ich hab noch keine jetzt Nachrichten gelesen, von welchen der das von Vodafone jetzt bekommen hat direkt. Es gibt einige Anbieter, die auch in verschiedenen Marketplaces die Handys verkaufen, meist sehr, sehr teuer. Dennoch die Super Clear LCD-Version und nicht die AMOLED-Version. Trotzdem teuer, klar, können sie machen, die können noch extra was verlangen. Bei demjenigen, bei dem ich jetzt hier vorbestellt habe, ja, ziemlich groß Unternehmen, das ist zwar nett, dass die immer weiter die Preise senken, also mittlerweile liegt das Nexus S bei 480 Euro. Aber ich zahle auch gern ein bisschen mehr. Ich möchte es aber jetzt haben, ja. Und zwar von einer seriösen Firma, nicht von irgendeiner Briefkastenfirma, die Dinger irgendwo herkaufen, ja, was weiß ich woher, und dann wieder weiterverkaufen. Ich müsste jetzt richtig offiziell eine Charge haben von einem vernünftigen Anbieter. Und ich kann das alles nicht verstehen, ja. Also, ich bin richtig sauer und, ja, traurig auch manchmal. Richtig traurig. Ja, Ich finde gut, es ich meine. schämisch. Du wirst bestimmt bald befriedigt werden, was das Ja, betrifft. da bin ich mal gespannt, wann. Ja, ich warte schon seit. Es hat zuerst geheißen, 20. Februar, ja, in der Region wird das kommen. Dann hieß es eher 1. März. So, jetzt haben wir den 13. März und das Ding ist immer noch nicht da. Und bei dem steht noch nicht mal drin, wann es lieferbar ist. Es steht überhaupt nichts drin. Ja, kein Lieferdatum. Es steht demnächst verfügbar. Und das steht schon seit ja, Anfang März. Und ich habe die Faxen jetzt dicke. Und das LG und das Samsung S2 rücken immer näher. Und es ist doch verrückt. Das war ja gar nicht so geplant, dass das Samsung S2 zeitgleich mit dem Nexus S kommt. Das Nexus S gibt es schon seit Dezember in den USA. Und dann war es auch noch technisch in Ordnung. Ja. Nur das sind jetzt schon wieder über 3 Monate rum. Und jetzt ist es technisch eigentlich nicht mehr okay. Ja. Es sind 3 Monate. Und wie ich ja schon immer sagte, ja, ein Jahr ist es aktuell und danach kann man sich gerade noch so durchboxen. Ne? Und jetzt sind von diesem einen Jahr sind schon 3 Monate rum. Danke. Super, ich könnte heulen, ne? Ja, ich weiß, ist wieder verrückt, ja, aber. So sind halt die Menschen, ja. Weißt du, das ist wie Weihnachten, ja. Wie Weihnachten im März, ne. Aber jetzt stell dir mal vor, Weihnachten fällt aus und kommt einfach ein paar Wochen später. Und dann wird es immer weitergezogen, ja. Weißt du, dann fangen die Kinder auch an zu schreien, ne, irgendwann. Und so sieht es jetzt aus momentan. Ja. Ja, ich habe hier auch noch ein bisschen was. Und zwar MSI hat ja ein Tablet auf den Markt gebracht. Das hast du ja sicherlich auch mitbekommen. Ja. Und zwar das ThinkPad 100A. Und jetzt habe ich mir ein Video dazu angeguckt. Und in diesem Video wird von GPS gesprochen. Was für mich ganz neu war, dass dieses Gerät GPS drin hat. Was ich allerdings auch nicht wirklich verstehe, weil das ist ja kein 3G-Gerät. Das ist ja, soweit ich weiß, ein reines WLAN-Gerät. Ja gut, wird ja trotzdem nichts dagegen sprechen, dass auch GPS mit drin ist. Warum nicht? Auf jeden Fall, ich habe es auch nirgends gelesen bisher, aber in dem Video, das ist auf der CeBIT 2011, wird es vorgestellt. Mhm. Und dort in diesem Video, der wird von GPS gesprochen. Ja, Also es immerhin. wird einfach kurz vorgestellt. Natürlich zeigen sie mehr die dickmöpsigen Mädels als das Gerät, ist wie immer. Und Na, wenigstens da etwas. ist kurz erwähnt, bei der Aufzählung, was das Gerät alles so kann, fällt unter anderem auch Da gibt GPS. es ein Video davon, ja. Da gibt es ein Video, genau, Und das da habe ich sieht auch man auch die verlinkt. dickmöpsigen Mädels. Jawohl, da musst du gleich Dann drauf gucken. schaue ich was an. Dann noch ein Verweis dazu. Dann wird wiederum gesprochen, also das Gerät soll übrigens ab Juni erhältlich sein. Um die 400 € soll es kosten. Aha. Und die 3G-Version, die jetzt von der jetzt separat gesprochen wird, die soll bei ca. 500 € liegen. Was recht günstig erscheint, es ist ein Nvidia TK2-Chipsatz drin, ein Gigabyte Speicher ist drin, 10,1 Zoll hat das Ganze mit 32 Gigabyte SSD, 5 Megapixel Rückseite und 2 Megapixel Frontside-Kamera. Also ja, ich denke für 400 € durchaus interessant. Also Preis-Leistung scheint da zu stimmen. Bei den Videos sieht auch alles recht fließend aus, was man gezeigt bekommt, wobei das nicht viel ist. Na, wunderbar. Ja, man sieht, wie gesagt, mehr die dickmöpsigen Mädels, die das Gerät Na falsch rum, dass man den Schriftzug MSI sieht, ins Bild halten. gut, dann wird es wieder dafür also belohnt. Ja, das ist okay. Das ist okay. Also auf Was jeden Fall weißt ist es mal ein Blick wert und ich habe ja schon du? gesagt, hier Was steht zweites Tablet an. die Mädels oder das Tablet? Das Ach, Tablet. wen interessiert schon das Tablet? Hey, Mädels habe ich hier genug um mich rum. Ja, ich bin ja am Überlegen oder am Nachdenken, welches Tablet mein zweites Tablet werden wird. Aber ich lasse mir Zeit, ich habe ja meine Akkus Also und ich muss muss da jetzt ganz ehrlich nicht sagen, überstürzen. also ich muss da ganz ehrlich sagen, guck lieber mal auf die größeren Dinger, so wie das Samsung eben, weil Ja, also ich habe mir auch schon gedacht, Motorola, aber ich habe dir ja vorhin schon gesagt, Motorola hat es bei mir eigentlich erstmal verschissen. Und auch wenn da jetzt schon Honeycomb drauf ist, Mann. wo man natürlich auch dazu sagen muss, dass da momentan noch überhaupt kein Flash drauf läuft, ne? Gibt's ja viele Ja, da. halt. 18. März kommt das Update. Das ist schon okay. Das habe ich auch schon. Jetzt hast du meine Line gelesen hier. Ja, Nee. 18. März, richtig, kommt das neue 10.2 und somit auch die Kompatibilität zu Aha. Honeycomb. Na du, ich habe jetzt die Line wirklich nicht gelesen. Ich guck mir gerade das an, was als nächstes bei deinen Themen sind. Und das habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Das ist ja super genial. Du meinst die Dieses Google Preview. Reviews? Ja, das ist ja Ja, fantastisch. das hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Das Und ist ja irre. zwar Voraussetzung, dass es funktioniert. Der Browser darf nicht auf Desktop-Version stehen. Ja. Ja, weil damit funktioniert es nicht. Deswegen habe ich das nämlich auch nicht mitgekriegt, weil bei meinem Tablet steht es auf Desktop-Version. Und bei Motorola kriege ich es nicht mit, weil es geht erst ab 2.2. Und mein Motorola hat ja nur 2.1. Ja. Also es ist tatsächlich so, wenn man eine Google-Suche Wahnsinn. tätigt und dann wird rechts eine kleine Lupe angezeigt, wenn man da drauf drückt, kann man die gefundenen Ergebnisse in Form von Grafik durchscrollen. Und das ist mal richtig geil. Funktioniert das auch bei der deutschen Suche? Weil ich bin gleich aufs Englische Nee, wieder es funktioniert gewesen. bei der deutschen Suche, ja. Okay. Voraussetzung, wie gesagt, dass man den Client wirklich auf Mobile Client stehen lässt und dann funktioniert das. Ist ja der Hammer. Also wenn ich auf die Lupe gehe, kommt aber nicht nur diese eine Seite, Sondern alle. Man sondern kann die alle dann nach Seiten rechts scrollen. von der ersten Seite, die man quasi dann von den Suchergebnissen hat. Genau. Fantastisch. Das ist halt, leider geht es dann nicht weiter. Also da ist zwar eine Taste für weiter, da dachte ich, er lädt nach, dann einfach die nächste Suchseite, aber das macht er wohl noch nicht. Oder ich habe einfach irgendwas eingegeben, hatte was eingegeben, was vielleicht keine mehreren Treffer hatte. Aber Okay. gut, okay. Das ist ja Ja, das wunderbar. habe ich mit Freude wahrgenommen. Also finde ich toll. Aha. Wirklich super. Ich mach Du das da gerade. probierst es gerade aus, Ja, ja, ich ja. höre es. Deswegen sind wir alle gespannt, was du jetzt sagst. Bin fasziniert. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin fasziniert. Super. Ah, faszinierend. Faszinierend. Ja, und was es auch noch gibt von Google. Ha, es gibt auch immer wieder Überraschungen. Wenn man glücklicher Besitzer von Gingerbread ist, kann man ein Easter Egg sich anzeigen lassen. Aha. Und das ist richtig witzig. Und zwar, wenn man in die Einstellungen geht und auf die angezeigte Versionsnummer mehrmals drauf tippt, und dann wird ein Artwork aufgemacht von Jack Larson mit einem Androiden, einem Gingerbread, einem bösartigen Gingerbread Ah, ja. und jeden Mengen kleinen Zombies, die telefonieren. Ja, genau. Das ist schon ein bisschen länger, ist schon ein bisschen bekannt, ja. Ich hab das schon öfters gesehen im Internet. Aber gut, dass du mal erwähnt. Ich glaube nämlich, wir hatten es in der Sendung noch gar nicht erwähnt gehabt. Nee, wir hatten es noch nicht drin. Ja, Ich hatte es das ist auch bis schön. dato, sage ich mal, jetzt nicht so wirklich registriert. Ich habe zwar das Bild schon mal gesehen, aber ich habe da nicht weiter drüber nachgelesen. Ja. Und jetzt erst, wo das Wort Eastern Egg fiel, dachte ich, muss ich doch mal gucken. Und tatsächlich. Schade, dass ich kein Gingerbread-Gerät habe, dank Motorola. Ja, ich habe ja gesagt, Gingerbread Ja, für ich weiß, ich konnte das Motorola machen. Droid, Musst du mich schlagen, nicht in Fresse. Nicht gelernt Grammatik bei Yoda. ja. Ja, auf jeden Fall ist es hochinteressant. Und dass Flash 10.2 kommt, da brauche ich ja jetzt nicht mehr drüber zu berichten. Das hast du ja vorhin dann schon mal vorweggenommen. Wobei, da gibt es auch nicht viel drüber zu erzählen. 18. März kommt's. Die haben Mit Version 10.2, mit genau. Unterstützung für Honeycomb. Die haben einfach ein bisschen länger gebraucht bei Adobe, bis es eben auf dem Tekka2-Chip richtig läuft und stabil, und deswegen hat es sich ein bisschen verzögert. Keine große Sache eigentlich, aber naja, gut, die Presse macht halt immer so viel Trara drauf, ne, draußen. Ne. Die macht immer viel Trara, das wissen wir ja jetzt gerade. Ne? Ja, gut. Ja, dann noch was habe ich entdeckt. Du sagtest, du kennst das schon etwas länger. Ja, Ich das ist wollte. schon, ich dachte eben, so was, hä? Selbstfahrendes Auto? Ja, das ist doch schon, Anno Ja, Tobak ist das ja schon. ich weiß nicht, ob das wirklich so lange her ist. Doch. Auf jeden Fall habe ich ein Video gesehen von Google mit einem selbstfahrenden Auto, was ja nicht Ja. unbedingt so spannend ist. Das haben ja viele. Aber ich Viele, betone, so ein schnelles selbstfahrendes Auto, das haben nicht viele. Ich war Also, überrascht, wie wahnsinnig schnell das Auto fuhr, also, und zwar präzise fuhr. du, ich muss dich enttäuschen. Es gibt schon längere Zeit schnelle selbstfahrende Autos. Wenn du, das kannst du auch haben, ja. Es ist ganz einfach zu machen. Du gehst in eine Disco, dröhnst dich zu, säufst dich hackedicht, dann fährst du mit dem Auto und dann fährt es auch alleine, ja. Ziemlich schnell manchmal, ja. Okay. Okay, und schon wissen wir, dass deutsche Atomkraftwerke nicht sicher sind. Ja, genau. Nein, jetzt, ich habe mir das angeguckt, weil dachte, ja, was schreibt der da? Gucken wir halt mal rein. Und es ist sogar so, dass der Kameramann wirklich vor Panik schreit, weil er nicht damit gerechnet hat, dass dieses Fahrzeug so wahnsinnig in die Kurve geht. Und es ist auch wahnsinnig. Also er hat auf einem engen Parcours fährt dieses Fahrzeug 43 Meilen. Besser als mancher menschliche Fahrer, ne? Ja, und wie gesagt, also dass der Kameramann nicht geweint hat, ist gerade alles. Tja. Die dachten, da kommt jetzt so eine Bimmelbammelfahrt, so wie Ja, im Tarsierland die Kinderrunde auf dem Zug oder so. der Reporter in den Fängen von Google. Boah. Und ja, dann gab es natürlich so Spekulation, ob das Gerät wohl mit Android fährt, aber das ist eigentlich Quatsch. Das war kein Ja. Android. Das sieht Nee, man ist ein auch, dass speziell das keins entwickeltes ist. System, logisch. Ja. Ja. Wobei es interessant wäre, ich meine, schließ dein Handy an, ein Auto fährt von selbst, das wäre doch Vielleicht geil. gibt es eine Schnittstelle zu Android. Ja. Ja, das wäre doch ganz witzig. Ja. Aber ich So meine, immerhin. das Telefon nehmen und sage, so, Motor starten, dann Ja, erst Gang. das geht übrigens schon. Ja, Ja, und dann hingehen, ja, ich weiß, in den aber dann USA. hingehen und sagen, Google Maps, so bring mich dahin, fertig und hinlegen, schlafen. Ja, genau. So ein Auto möchte ich haben. Ja, das wäre mal richtig. Dann noch mit vernünftiger Energiequelle, ja, nicht mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren, dann wäre das optimal. Ja, genau. Ja. Naja. Die Überraschung nach dem Telefonat, das war das mit diesen Places. Ne? Genau, Ja, okay, richtig. okay. Ja, ich meine, das ist auch nochmal, vielleicht nochmal was wert. Ich finde es genial, einige kriegen da wahrscheinlich einen Riesenschock, ja. So, wieso weiß Google das? Mein Handy, jetzt, ich dreh durch, ja, das ist. Ja, Google verklagen. Ja, genau, Google hat mich ausspioniert und ja, hin und her. Ich möchte verpixelt werden. Ich komme doch aus Germany. Ich möchte, dass meine Gespräche verpixelt werden. Wenn mich jemand anruft, dann darf der nur von mir hören. Ja, da könnte meine Stimme erkennen, ja, was soll denn das? Naja. Jetzt machen wir uns schon wieder lustig über sowas, ja. Ja, genau, das wollen wir doch nicht. Nein, das wollen wir nicht. Also ich bin für Google Home View nach wie vor. Ja. Kennst du das Google Home View? Ja, also, ja, ja. Da bin ich absolut dafür, dass man über Google dann in jedes Schlafzimmer reingucken kann und du, so weiter. Du, das mache ich sowieso. Von Zeit zu Zeit schalte ich als meine Rio Speedstream Webcam an, ja. Und dann sieht man mich einfach so, ja, läuft zwar nicht 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, aber öfters mal, ja. Und dann, ja, jetzt musst du den Leuten auch einen Link schicken. Da kannst du direkt bei mir reingucken, ja. Das ist dann Homeview bei mir, ja. So. Das also ich mach das freiwillig. Du solltest mal einen Link hier mit reinposten. Ja, mach ich vielleicht. Die jetzt wissen, von was du redest, ne? Genau, genau. Dann könnt ihr das total langweilige Leben des Rio auch live verfolgen und sehen, wie ich den ganzen Tag vom Computer sitze und sinnlose Sachen tippe und so. Zwischen Tablet und Handy. Ja, genau, so ist es, ja. Könnt ihr dann sehen, ja, wie langweilig das alles ist hier. Winamp hatten wir ja vorhin kurze Diskussion. Ja. Und ich habe sie auch drin. Winamp ist jetzt in der Version 1.0, aber immer noch Beta übrigens, weil es wird gesprochen von der ersten Final. Mhm. Aber auf der Webseite von Winamp und auch im Market wird immer noch von der Beta gesprochen. Das ist keine Final. Puh. Und ja, also der erste Eindruck fand ich jetzt nicht schlecht, aber wurde sofort von Rio gewarnt. Ja. Er hatte hier wohl eher negative Erfahrungen gemacht, muss dazu sagen, ich habe jetzt auch noch nicht so viel mit rumgebastelt. Ich habe erst kurz vor der Sendung das ganze Thema ein bisschen recherchiert. Und ja, also ich mein, erster Eindruck war eigentlich jetzt für mich ganz gut. Also es sieht hübsch aus, von den Buttons her schön gemacht, es gibt freie Musik, die man laden kann. Aber was mir noch nicht aufgefallen ist, obwohl es da steht, was war das? Showcast geht nicht, ne? Shoutcast, ja. Shoutcast heißt, ja, Entschuldigung, ja. Shoutcast. Ja. Also ich muss sagen, ich habe es auch runtergeladen, hauptsächlich wegen dem Shoutcast. Ja, weil ich gedacht habe, okay, ein neuer Radioplayer möchte ich immer gerne mal ausprobieren. Ja, ich benutze normalerweise A-Online-Radio nennt sich das, glaube ich. Ja, das ich benutze. Aber ich bin da immer offen für neue Sachen. Ja gut, dann lade ich das runter. Also optisch gefällt es mir auch schon mal überhaupt nicht. Ja, das ist total simpel, da kann man überhaupt gar nichts machen damit. Ja, außer ja Play, rudimentäre Playlistenverwaltung und so weiter. Und ja, das Shoutcast-Icon war nicht vorhanden. Ja, es ist bei mir einfach nicht da. Übrigens, in den Comments sieht man auch, dass es bei vielen anderen anscheinend auch nicht auftaucht, dieser Button. Ich weiß nicht, woran das liegt. An rechtlichen Bestimmungen kann das nicht liegen, weil Shoutcast ist in Deutschland ganz normal erlaubt. Kein Problem. Ja, und auch in anderen europäischen Ländern, auch hier in Österreich und alles, ja, kein Problem. Aber dennoch, ich denke, das ist einfach ein Bug, ja, dass es eben auf manchen Geräten nicht erscheint, dieses Symbol. Und dann ist mir was passiert, das finde ich äußerst ärgerlich und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass es so gibt. Wenn man einen Titel jetzt auf der Playlist hat, ja, ja. Auf dieser Auto-Playlist. Also wenn du jetzt irgendeinen Titel anwählst, ja, dann kommt das ja auf eine Playlist drauf. Und diese Playlist wird abgespielt dann, ja. Wenn du da jetzt lange draufklickst auf so einen Eintrag, ja, dann kannst du auswählen, also ich habe es auf Englisch stehen, ja, bla bla bla, und unter anderem unten auch Delete. So, jetzt ist das normalerweise bei jeder Anwendung mit einer Playlist das heißt, Zeichen... Rausnehmen aus der Playlist. Rausnehmen aus der Playlist. Ja, Pfeifendeckel. Der löscht mir das vom Gerät runter. Und in der Playlist ist es immer noch drin. Natürlich sagt er dann, er kann es nicht abspielen, was auf der Playlist ist, weil die Datei nicht gefunden wurde. Er löscht es also nicht aus der Playlist, sondern vom Gerät und eine Funktion, zumindest in der normalen direkten Live-Playlist, gibt es keine Möglichkeit, es von der Playlist zu löschen. Das ist ja echt mies. Es ist total undurchsichtig und man löscht sich somit aus Versehen eben auch Inhalte. Ich habe zum Glück das nicht nur auf dem Handy, sondern eben auch nochmal auf dem Computer gehabt. Sonst wäre das jetzt weg. Mhm. Ziemlich mies. Also tatsächlich ist so, hier, ich hab's jetzt in deutscher Version drin Und da steht auch Entfernen. Entfernen würde ich sagen, man nimmt es aus der Playlist raus. Ich habe es hier gerade live probiert. Ich probiere es allerdings jetzt nicht aus, auf Entfernen zu drücken, weil ich möchte mein Lied behalten. Aber es steht hier nicht eindeutig, dass es gelöscht wird. Ja. Zwischen Entfernen und, also aus einer Playlist entfernen und löschen, ist da doch ein großer Unterschied. Und vor allem ist es keine Funktion da von der Playlist entfernen. Ja. Mhm. Das ist also, naja, also ich find's echt, das Spiel nicht begeistert. Es ist noch Beta. Müssen wir nach wie vor auch akzeptieren. Ja, dennoch, ja. Also ich bin da nicht davon begeistert, dass ein, das auch von der Optik her, dir gefällt es zwar, hast du jetzt gesagt, also mich spricht auf den nicht ersten an. Blick, wie gesagt, ich konnte jetzt noch nicht so viel mit rumprobieren. Also ich meine, eigentlich bin ich auch mit dem internen Music Player zufrieden. Ich wollte es gerade sagen, also ich finde da den internen Music Player wesentlich besser. Vor allem, wenn man ein Galaxy, also ein Samsung-Gerät hat oder eben, wie du zum Beispiel, einen Arcos. Weil beide verändern das nochmal und die Player sind richtig sehr, sehr, die sind wirklich gut. Ja, und dann ist natürlich noch der Nachteil, man braucht dazu einen Windows- oder Mac-Rechner. Oder Moment, Windows, Mac-Rechner, geht das auch Mac-Rechner? Ich weiß nicht, also ich glaube, Windows und Mac wird unterstützt, aber Linux wird nicht unterstützt. Also halt, ja, die Synchronisation, genau, das war, habe ich mir auch gedacht, da gibt es keinen Linux-Client. Genau, man hat keine Möglichkeit und ja. Nachfragen, Nachfragen bei der Firma existieren schon seit Beginn von Winamp und die kümmern sich da überhaupt nicht um Linux. Ja. Also schon ziemlich seltsam und deswegen ist das nichts für Rio. Nothing for Rio. Nein, genau. Ja, dann Angry Birds hat ja jetzt neue, also Angry Birds Seasons hat neue Levels jetzt veröffentlicht. Die sind vorgestern, glaube ich, waren es, oder gestern sind die ja, glaube ich, eingetroffen. Die sind vorgestern schon, ja. Was vorgestern? Mhm. Und zwar Seasons. Seasons, genau, richtig. Und zwar St. Patrick's Day Edition. Sag ich dann nur. Cool. Also mal wieder Nachschub für die Angry Birds-Süchtigen. Yep. Und ja, da gibt's nicht viel zu sagen. Es sieht immer noch hübsch aus. Angry Birds-Süchtigen. Ich denke, dass jeder, der es noch nicht mitgekriegt hat, jetzt gerade den Download-Knopf wieder gedrückt hat, um das Ding runterzuladen, weil wir wissen ja, Angry Birds ist eins der beliebtesten Spiele überhaupt. Richtig. Ja, und dann möchte ich auch jetzt schon zu meiner App der Woche kommen, wenn wir schon bei Programmen sind und Apps sind. Aha, er spielt es schon. Also ladet schneller runter. Rio hat schon die ersten Highscores wieder geknackt. Ja, schön wär's. Ist die Sendung vorbei, ist er schon in Level 12. Also, ja. Ja, in der Tat bin ich da schon. Ja, wie gesagt, zu meiner App der Woche komme ich dann. Und zwar ist es diesmal ein Spiel. Und zwar ein nicht ganz so neues. Mhm. Und zwar heißt das Spiel Two-Player Reactor oder Zwei-Spieler Reactor. Ja. Und man kann den Tablet, der wird in zwei oder bei der Vollversion in vier Ebenen geteilt. Man kann nämlich auch zu viert spielen, wenn man möchte, in der Vollversion. Die Light-Version, also die kostenlose Version, geht maximal mit zwei Spielern. Und da geht es darum, wer tippt schlicht und einfach schneller. Mhm. Also in der Mitte laufen gewisse Dinge ab, zum Beispiel steht da, ja, sag mir, wenn Farbe gleich Wort ist. Und dann steht das Wort grün und ist auch in grün und dann hast du einen Treffer. Dann kommt es darauf an, wer schneller drückt. Oder man sieht ein Labyrinth, wo man dann fragt, erwischt die Maus den Käse? Also so ein Rätsellabyrinth. Ne? Okay. Und da musst du es halt relativ schnell erkennen und der, wo halt als erstes drückt, kriegt einen Punkt. Ah, und so kann man dann so via, ich sag mal, Schnick, Schnack, Schnuck halt schlicht und einfach was ausknobeln, wenn man schnell was für sich, wer geht die Pizza holen? Oder ja, irgend sowas halt. Da. Und ich fand es ganz witzig. Also, oder man soll drücken, wenn fünfmal das gleiche Symbol angezeigt wird, dann poppen da so Symbole auf in abschiedlichen, also jede Menge. Und man muss aufpassen, wann sind wirklich fünf gleiche da. Mhm. Oder man sieht 1000 Smileys und wann findet man einen bösen Smiley? Also, Und das kann man, wie gesagt, zu zweit spielen, okay, und in der Vollversion dann mit bis zu 4 Personen. Das wird ja ein Geklopper auf den Touchscreen dann geben. So. Genau, das ist genau 4 das. 4 Leute auf dem Touchscreen. Ja. Ich habe da auch gesagt, hey Frau, mach mal halblange. Ich bin okay. Aber ich muss sagen, also aber Frauen sind da wirklich sauschnell. Das ist unglaublich. Ja. Bei solchen Sachen sind die wirklich schnell. Ja, das ist jahrelanges Training beim Winterschluss- und Sommerschlussverkauf. Ja. Wahrscheinlich so. Entschuldigung, ich entschuldige mich bei allen Frauen. Ja. Entschuldigung. Ja, ich denke mal, unsere Zuhörerschaft umfasst nicht so viele Frauen. Doch, das sind voll die heißen Android-Geräte. So, Ruhe jetzt. Also, ich habe eine seltsame App der Woche. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht mehr Zeit gehabt, was anderes jetzt rauszutüfteln, weil bei mir lief jetzt, seit das Ganze hier in Japan passiert ist, alles auf Sparflamme, alles andere. Also das heißt, mit Themen recherchieren und eben auch Apps ausprobieren, lief die Woche nicht so gut. Ja, sagen wir es mal ganz offen, Rio. Wir sind seit Freitagabend eigentlich nonstop auch in Verbindung bezüglich des Themas Japan. Ja. Und haben doch, sag ich mal, die letzten Vorbereitungen vor der Sendung einfach ausgelassen. Ja, das stimmt auf jeden Fall, weil ich finde, das ist momentan eben ziemlich wichtig. Und ich bin da auf Twitter auch sehr aktiv und versuche da auch die Nachrichten dann auch weiter zu verbreiten. Schau mir natürlich auch auf Twitter alles an. Es ist sehr, sehr gut. Ich hatte zwar hier noch was drin mit Twitter-Apps und Webzugang, aber ich konnte es auch nicht recherchieren. Ja. Also wenn ihr euch dort wegen Fukushima und so weiter auf dem Laufen halten sollt, dann gebe ich euch einfach einen Tipp, vergisst die normalen Mainstream-Medien und schaut euch die Twitter-Feeds an. Das sind Leute, die direkt vor Ort sind, Experten, Professoren, die direkt von dem Gebiet aus twittern. Und dann kriegt ihr die echten, wirklichen Nachrichten direkt schneller als alle anderen News-Redaktionen. Und vor allem auch nicht diese Lügen von der Atomindustrie, die teilweise über den Äther gehen. Okay, aber ich bin eben dann nicht richtig dazu gekommen und deswegen habe ich einfach mal eine App genommen, ist eigentlich ein Widget, ja, das ich schon vorletzte Woche gefunden habe und das finde ich eigentlich relativ klasse, weil es toll aussieht, ist wirklich banal jetzt. Und zwar ist das ein Pixel Art Clock Widget. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Was? Doch nicht schon wieder ein Clock-Widget? Ja. Ich weiß, ist schlimm. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal ein Clock-Widget installiere. Ja. Aber bei mir war es eben so, ich habe ein so kombiniertes Uhren-Weather-Widget gehabt. Ja. Das wird aber, wie so vieles, ja, für mein G1 immer größer und größer und ist jetzt zu groß geworden. Über 2 Megabyte schon Installation und an die 3,5 Megabyte nach der Installation und es war mir zu viel und deswegen habe ich beides runtergeschmissen, habe mir ein super einfaches Weather Widget geholt, ja, das sehr, sehr klein ist, nur etwa 250 Kilobyte groß und eben dieses Pixel Art Clock Widget, dass ich doch noch groß die Uhrzeit im Digitalformat angezeigt bekomme. Und das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Pixel Art, kann man sagen, auf jeden Fall Pixel Art. Ja, sieht toll aus, da ist alles möglich vorhanden, je nach Ziffer mit Android-Robotern und Symbolen und so weiter und so weiter. Sehr, sehr schön. Das kann man auch ausschalten, wenn man einfach nur den Schriftzug sehen will. Ja. Also man hat dann schon ein paar Möglichkeiten, das zu variieren. Es gibt, glaube ich, 16 verschiedene Farben, die man auswählen kann für die Schrift. Ja, ich habe natürlich das Android-Grün gewählt, das ist ja ganz klar. Ja. Und es ist auf jeden Fall schön, es ist schön anzusehen. Moment, vielleicht kann ich es ja mal... Nee, ich kann es jetzt nicht zeigen, sorry. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Klick wert. Schaut es euch mal an, vielleicht habt ihr ja mal Lust, ein bisschen Neues auf euren Homescreen zu bekommen. Und es funktioniert selbst auf meinem G1 gut. Es hat installiert 500 Kilobyte etwa und das ist ganz ordentlich für sowas. Für so ein hübsches Widget auf jeden Fall. Ja. Grafik ist wirklich schön. Ja, das war's schon von mir. Ja, dann? Dann ist unglaublich, ja. Wir hatten mal die Stunde, haben wir mal richtig gemacht, ja, nicht überzogen. Auf die Sekunde, ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Aber gleich überziehen wir, wenn du weiterredest. Ja, naja, ist ja nicht so schlimm. Okay, also, Leute, dann verabschieden wir uns. würde ich mal sagen. Und unsere Wünsche, die gehen heute ausnahmsweise ganz woanders hin. Ja, genau. Sorry Leute, aber diesmal sind unsere Gedanken, unsere Wünsche gehen nach Japan zu den Opfern und den Leuten, die jetzt dort noch ums Überleben kämpfen und hoffen, dass sich das alles nicht noch schlimmer wird dort. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss.